Da Vinci, Michelangelo, Mozart, die großen Architekten der Renaissance und viele andere sind Beispiele dafür. Sehen wir daher genauer hin. Der Mensch als Homo economicus, als rational handelnder, sein wirtschaftliches Wohlergehen optimierender Teilnehmer am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben, lebt nicht vom Brot allein. Wenn der Mensch sich selbst optimiert, dann tut er das im Sinne einer subjektiven, individuellen Nutzenfunktion. Die Mikroökonomie befasst sich mit der Frage, wie die Nutzenfunktion des Menschen als Rezipient von Anreizen funktioniert. Kulturelle Güter spielen darin eine erhebliche Rolle. Wie anders sollte es zu erklären sein, dass wir bereit sind, Geld für eine CD mit Musik unseres Geschmacks zu bezahlen oder Eintrittsgeld für ein Museum? Was wir dort bezahlen, sind in Wahrheit nicht Schallwellen und Lichtwellen von Gemälden, sondern die Emotionen, die sie vermitteln. Diese Emotionen sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Menschseins. Sie stehen in direkter Wechselwirkung und Korrespondenz mit unserer Selbstwahrnehmung, damit unserem Ich, dem göttlichen Funken, der die Basis unserer Freiheit ist. Wenn uns diese Emotionen sprachlos machen, überwältigen, erfüllen, dann vermitteln sie uns etwas, das man als Korrespondenz zwischen Schöpfung und Schöpfer bezeichnen kann. Kunst hat genau aus diesem Grunde auch eine gesellschaftliche Funktion. Sie dient, wie es die Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert formuliert hat, dem wahren, schönen, guten. Wahrheit, Schönheit und das Gute sind transzendente Begriffe, denn wenn unser Leben sie nicht als Leitbild und emotionale Leitwährung ansieht, dann rückt etwas anderes an ihren Platz, nämlich die Lüge, das Hässliche und das Böse. Man kann Wahrheit, Schönheit und das Gute nicht aus unserem Leben entfernen, ohne dass das passiert, denn das Vakuum will gefüllt werden. Eine Kunst, die uns zu Wahrheitsliebe, Schönheitsliebe und Güte inspiriert, hat daher auch den Charakter eines Gebets. Die Korrespondenz zwischen Schöpfung und Schöpfer, die Inspiration des künstlerischen Genies durch den göttlichen Geist, die Resonanz, die wir spüren, um uns eine Sache zu sagen, dies ist deine von Gott für dich gemachte Schöpfung in all ihrer Großartigkeit geeignet, um dir ein freies und erfülltes Leben zu geben, wenn du das Geschenk der Freiheit in dieser Schöpfung annimmst und gebrauchst, aber nicht missbrauchst. Dieser Kanal zwischen Schöpfung und Schöpfer ist wichtig. Er ist lebensnotwendig für unsere geistige Gesundheit. Er gibt uns den Halt, welchen wir brauchen, um Schwierigkeiten und Probleme zu überwinden, durchzuhalten, wenn es schwer wird, und zu wissen, dass nach jeder Nacht der Morgen folgt. Ohne Kunst, Kultur und Musik gibt es keine geistige Gesundheit und ohne geistig gesunde Mitglieder einer Gesellschaft keine freie, kreative, selbstbestimmte Ordnung. Hierin liegt also eine Quelle der Kraft für das Individuum. Die gemeinsame Resonanz zwischen Menschen und Kunst, insbesondere Musik, wird von uns aber auch als ein Erlebnis der Gemeinschaft mit anderen wahrgenommen. Das gilt sowohl für das Hören als auch für das gemeinsame Produzieren von Musik. Wer mir jetzt sagt, dass Gemeinschaft ein sozialistisches Konzept sei, dem entgegne ich, dass das nicht stimmt. Wohlverstandene freiwillige Gemeinschaft aus freien Individuen ist notwendig, um die Ordnung der Freiheit gegen äußere Feinde zu errichten und zu behaupten. Das entscheidende Wort dabei ist freiwillig. Aber dieser Sachverhalt ist zugleich ein Einfallstor, das die Sozialisten zu nutzen wissen. Denn ihr Blick auf Kunst, Kultur und Musik ist ein anderer in mehrfacher Hinsicht. Die Sozialisten sind sich über den Gebets- und Meditationscharakter von Musik und Kunst durchaus im Klaren. Ihr Ziel ist daher zweierlei: den Kommunikationskanal zwischen Gott und Mensch zu zerstören, abzuschneiden, Gott mundtot zu machen einerseits und das Mittel Musik für die eigenen Zwecke zu missbrauchen andererseits.